WDR 3 Hörspiel. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dominik Josic. Und ich muss Sie direkt vorwarnen, die nächsten knapp 35 Minuten sind keine leichte Kost. Wir beschäftigen uns mit einer sehr heimtückischen Krankheit, die oft nur schleichend an Profil gewinnt. Wir hören gleich die Geschichte eines Mannes, bei dem Morbus Parkinson diagnostiziert wurde. Mit Mitte 30 merkt er zum ersten Mal, dass das innere Befinden nicht mehr mit dem übereinstimmt, was sein Körper nach außen hin zeigt. Es ist zum Beispiel die Handschrift, die nicht mehr flüssig läuft, oder die Arme bleiben steif beim Gehen, die Mimik wirkt mehr und mehr wie eingefroren. Es ist der Anfang eines langen Weges ins eigene Körpergefängnis. Nicht mein Bein von Klaus Fehling. Musik Hamann. Regie Jörg Schlüter. Ich kann es noch immer nicht erklären, aber ich erinnere mich noch an den Anfang. Von heute aus betrachtet ist er deutlich erkennbar. Vor 8 Jahren verstand ich plötzlich, für kurze Zeit, mein Bein nicht mehr. Ich dachte, das ist nicht mein Bein. Es benimmt sich nicht so. Es will nicht stillhalten. Als ob es einen ganz eigenen Willen hätte, dieses Bein. Es ist aber eines von meinen beiden Beinen. Das linke. Es gehört ganz eindeutig mir. Kein Zweifel. Aber im Moment hört es nicht auf mich. So wie sonst. Und wie das andere, das rechte Bein. Seltsam. Es zitterte. Wenn ich mich konzentrierte, hörte es damit auf, unter Protest, und fing wieder an, sobald ich an etwas anderes dachte. Das kannte ich nicht. So etwas hatten meine Beine vorher noch nie gemacht. Ich erinnere mich daran, dass ich dachte, wie soll ich denn so arbeiten? Zum Glück kann mich keiner sehen. Ich mache eine Pause, trinke einen Kaffee und entspanne mich. Ich habe mir zu viel zugemutet in der letzten Zeit. Ja, sicher. Ich stecke das nicht mehr so weg. Ich werde immerhin bald 30. Zu wenig Sport und vielleicht zu viel Bier. Dachte ich. Mit dem Rauchen habe ich aufgehört, ganz ohne Probleme. Von einem auf den anderen Tag. Vor mehr als einem halben Jahr. Daran kann das nicht liegen. Ich dachte, ich muss mal meine Sitzhaltung überprüfen, mehr Pausen machen, auf mich Acht geben. Dann hat es sich wieder beruhigt. Das Bein. Bald dachte ich nicht mehr daran und lebte mein Leben weiter. Die Fahrer der Busse, mit denen ich täglich zur Arbeit fuhr, ließen sich allerdings immer weniger Zeit, die Türen zu schließen. Manchmal schaffte ich es kaum einzusteigen. Die tägliche Arbeit im Büro ging mir von Woche zu Woche weniger leicht von der Hand. In diesem Sommer vor 8 Jahren, der mir so unerträglich heiß erschien. Die Kollegen, mein Chef, die Kunden auf der Messe. Ich war froh, dass ich mein Büro mit niemandem teilen musste. Hinter der verschlossenen Tür bemerkte ich, dass mir das Überzeugen nicht mehr so gelang wie früher. Aber damals, am Anfang, dachte ich, das geht wieder vorbei. Schließlich weiß man ja, was man kann. Und Fahrradfahren verlernt man ja auch nicht plötzlich. Einfach so. Ich mache oft einen unfreundlichen Eindruck. Arrogant. Manchmal auch ängstlich. Dabei bin ich innen meistens mutig und freundlich. Ich lebe in einem Teil dieser Stadt, in dem es viele Dönerläden und Fitnesscenter gibt, wo der Ton auf der Straße oft rau ist. Einer, der keinem Augenstechen standhält, guckt dir lieber zu Boden und gibt Acht, dass ihn keiner auf die Schultern klopft. Ich habe meinen Körper immer bei mir. Wie einen nassen Mantel. Tanzen? Nein, ich tanze nicht. Keine Lust. Tut mir leid. Es lässt sich nicht aufhalten. Meine Schrift kann kein Mensch lesen. Dabei gebe ich mir schon die größte Mühe. Was soll denn das Gekrakel bedeuten, fragen die Leute. Können Sie das etwa lesen? Ja, das kann ich. Das tut die Hauptsache, oder? Sie ist schlechter geworden, meine Handschrift. Um die Wahrheit zu sagen, kann manchmal nicht mal ich selbst mein Gekrakel entziffern. Wird immer kleiner. Du musst wohl mehr üben, trainieren, nicht locker lassen. Dann wird das wieder besser werden, dachte ich lange. Es beginnt meist zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Trifft mehr Männer als Frauen. Es war leise gekommen. Und wohl schon eine Weile bei mir, als ich es nach und nach bemerkte. Zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ich Kaffee holte. Ich sehe mich noch. Zwei volle Tassen. In jeder Hand eine. Ich habe es ihr selbst angeboten, ihr eine Tasse Kaffee mitzubringen. Ist doch selbstverständlich. Dann brauchen wir nicht beide in der Schlange an der Kasse zu stehen. Ich mach das schon. Schon auf den ersten Metern verschütte ich etwas. Die sind aber auch voll. Mit sehr heißem Kaffee. Aber es glotzen ja sowieso schon alle. So kommt es mir vor. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Wegen ein bisschen heißem Kaffee, der mir von den Fingern tropft. Je mehr ich mich auf meine Hände konzentriere, desto mehr zittern sie. Dabei sind sie doch sonst so zuverlässig. Warum denn jetzt? Es geht nicht. Ich muss das abstellen. Bestimmt staunen alle. Ich stelle beide Tassen vorsichtig ab. Ein Schütteln geht durch meinen Körper. Ich nehme erstmal die eine und lasse die zweite stehen. Durch das Absterben dieser Zellen im Hirnstamm kommt es zu einem Mangel an einem Botenstoff mit dem Namen Dopamin, was letztlich zu einer Verminderung der aktivierenden Wirkung der Basalganglien auf die Großhirnrinde führt. Das Absterben dieser Zellen kann viele Gründe haben. Die anderen Menschen auf der Straße gehen immer schneller. Oft komme ich kaum mit. So schnell sind die. Und man wird immer häufiger angerempelt. Ich zeige eben nicht immer, was in mir ist. Manchmal zwinge ich mich von innen nach außen zu einem freundlichen Gesicht. So wie ich mich auch manchmal zwinge, beim Gehen mit den Armen zu schwingen. Ich habe sogar schon mal im Spiegel. Aber das ist auf Dauer sehr anstrengend. Und nicht alle können damit umgehen. Liste der Dinge, die nicht mehr gelingen. Auf einem Bein hüpfen. Hula-Hoop-Reifen länger als 5 Sekunden auf Hüfthöhe halten. Skateboard fahren. Stillstehen. Gerade Linien zeichnen. Schnell laufen. Der Arzt sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Das kann 1000 Ursachen haben, sagt er. Vielleicht zu viel Stress. Ich habe oft Stress, ja. Der Arzt fragt mich, ob ich Sport treibe und blickt gespielt ernst, dass ich das verneine. Außerdem empfiehlt er eine Psychotherapie. Ein anderer gibt mir ein Rezept. Dreimal täglich zwei, sagt er. Und wünscht mir alles Gute. Klinische Angaben. Anwendungsgebiete. Depressive Erkrankung, wenn die Behandlung mit einem anderen Antidepressivum erfolglos war. Ich bemerke zum Beispiel beim Zähneputzen eine unnatürliche Haltung meines linken Armes. Und meine Zehenschmerzen ständig in den Schuhen. So verkrampft sind sie. Aber Depressionen? Alles kommt mir nicht mehr so einfach vor. Und die Schwierigkeiten nehmen zu. Im Kontakt mit den Nachbarn, Vermietern, Arzthelferinnen, Kassiererinnen und Kassierern, beim Friseur und in der Dönerbude, in der Post, im Treppenhaus, mit den Kindern meiner Schwester, auf der Arbeit. In der Oper und im Kino kann ich meine Beine nicht stillhalten. Liste der Dinge, die nicht mehr gelingen. Ein volles Glas tragen, ohne etwas zu verschütten. Mikado. Ins Schwarze treffen. Tanzen. Ich konnte noch nie. Die betroffenen Zellen sind für die Steuerung der automatischen Bewegungsabläufe, wie Gehen, Laufen, Springen oder Schwimmen zuständig. Und für die aufrechte Körperhaltung. Gegenanzeigen. Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff. Akute Alkohol-, Schlafmittel-, Analgetika- und Psychopharmaka-Intoxikation. Einer hat mich mal gefragt, ob ich trinke. Alkohol, hat er vermutet. Der hat mein Zittern gesehen und was anderes ist ihm dazu nicht eingefallen. Natürlich fände ich das unverschämt. Nein, habe ich gesagt. Ganz freundlich habe ich das gesagt. Mehr Widerstand ging nicht. Ich bin ganz freundlich geblieben. Beinahe hätte ich mich noch entschuldigt, dafür, dass ich nicht trinke und trotzdem zittere. Immerhin hat er überhaupt gefragt. Andere denken sich einfach was. Maniforme Psychosen, hirnorganische Erkrankungen, Morbus Parkinson. Der Gedanke, dass ich trinke, ist dabei noch einer der harmlosesten. Andere könnten denken, ich hätte etwas ausgefressen. Wäre vielleicht nervös deswegen. Oder wütend. Oder nicht zurechnungsfähig. Dabei bin ich doch innen ruhig und niemals aggressiv. So bin ich nicht. Anders bin ich. Nebenwirkungen. Übelkeit, Mundtrockenheit oder übermäßige Speichelsekretion. Transpiration, Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, herabgesetzte körperliche Aktivität sind häufig. Gelegentlich Appetitsteigerung, Gewichtszunahme. Extrapyramidalmotorische Störung, wie zum Beispiel Tremor, Rigor und Akinese im Extremitäten- und Gesichtsbereich. Zungenschlund, Blick- und Kiefermuskelkrämpfe, Schiefhals, Versteifung der Rückenmuskulatur. Ich habe Strategien entwickelt, nicht aufzufallen. Damit ich nicht in Verdacht gerate, etwas zu verbergen. Damit man das Zittern nicht sieht, setze ich mich auf meine Hände. Fortsetzung der Liste. Auf einem Bein stehen, mit dem Füller schreiben, ohne Angst Fahrrad fahren, Cocktails schütteln, Erregung verheimlichen, bei einem Vorstellungsgespräch bestehen. Die Depressionen sind nicht das Problem. Ich will schon lange nicht mehr gefragt worden, ob ich tanzen will. Es handelt sich um einen selektiven, progredienten Untergang dieser Zelle. Ich habe auch schon mal einen Bus wegfahren lassen und lieber auf den nächsten gewartet. Einen abtrennenden und fortschreitenden Untergang dieser Zellen. Merkwürdig. Man wird viel schneller alt, als man denkt. Ich fühle mich nicht wie Mitte 30. Ich habe sogar Verständnis für die grimmigen Alten, die man immer in der Stadt oder in der Bahn sieht. mit den Schlechte-Laune-Gesichtern, die ich denen mit 20 noch persönlich übel genommen hätte. Schließlich hatten wir denen ja nichts getan. Heute stelle ich mich auch schon mal in die Lichtschranke der U-Bahn-Tür, um auch die, die da gerade erst die Rolltreppe runterkommen, noch einsteigen lassen zu können. Danke, junger Mann. Gerne. Die drei Hauptsymptome sind Rigor, Tremor und Akinese. Manchmal will ich dir etwas sagen. Etwas Wichtiges. Ich spucke es aus und lasse es frei, als wären es junge Hunde, die, sobald sie los sind, nicht mehr auf mich hören und einfach davonlaufen. Und du bist dann irritiert, weil aus dem Ängstlichen so etwas Mutiges kommt. Das ist schwer zu bewerten. Doch, ich tanze gerne. Lieber tanze ich aber für mich allein. Es ist schwer, überzeugend zu sein mit schlotternden Beinen. Das geht so nicht weiter. Liste der Dinge, die nicht mehr gelingen. Kartoffelschälen, rückwärts gehen, stolpern, ohne hinzufallen. Auch die Fachleute wissen keinen Rat und verschreiben mir Mittel gegen Schizophrenie, die ich nicht nehme. Oder lassen mich tanzen. Bei geschlossenen Augen mit dem Finger die Nase treffen. Auf einem Bein hüpfen. Durchs Zimmer gehen. Lassen Sie mal locker, sagen Sie. Entspannen Sie sich. Sie brauchen keine Angst haben. Ich bin mir da zwar nicht so sicher, aber trotzdem keine Angst. Dann verschreiben Sie Beta-Blocker, die ich nehme. Ich bin ja erst Mitte 30. Viel zu jung für... Muskelstarre, Zittern und Bewegungsarmut. Hören Sie mal. Sie können ruhig auch mal ein freundliches Gesicht machen, junger Mann. Die Beta-Blocker verbessern das Zittern ein bisschen. Das ist etwas, das mir hilft. Aber immer häufiger scheitere ich in alltäglichen Begegnungen. Gehe immer seltener vor die Tür und bemühe mich, immer genug Bargeld bei mir zu haben, um an der Kasse nicht mit der Plastikkarte bezahlen zu müssen, weil man mir oft sogar nicht einmal meine Unterschrift glaubt. Ich will ihn nicht ertragen, diesen misstrauischen, prüfenden Blick von der Unterschrift in mein Gesicht, zur Karte, in mein Gesicht, zur Unterschrift, ins Gesicht, auf meine zitternden Finger, Beine, Karte, Gesicht. Ich bemühe mich zu lächeln. Ich lege mir Antworten zurecht auf Fragen, die mir nicht gestellt werden. Ich lasse mir einen Bart wachsen. Auch weil das Rasieren nicht mehr so gut klappt. Fortsetzung der Liste. Rasieren. Nägel schneiden. Hemd zuknöpfen? Das geht noch. Gitarre spielen auch. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down the still water and ride a pack of dogs. I'm gonna break, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my rusty cage and run. Mein Gesicht kündigt mir die Freundschaft und weigert sich, für mich zu lächeln. Wie bitte? Wenn Sie so leise sind, kann ich Sie nicht verstehen. Sie müssen lauter sprechen. Es wird deutlicher. Und bergauf wird immer steiler. Durch den Mangel an Dopamin kommt es zu einem relativen Acetylcholin-Überschuss. Und zu einem Mangel an Serotonin und Noradrenalin. Diese Stoffe werden im Gehirn gebraucht, um Impulse zwischen den Nerven weiterzuleiten. Wenn sie nicht ausreichend vorhanden sind, kommt es zu massiven Einschränkungen im motorischen, psychischen, sensorischen und vegetativen Bereich. Ich brauche für eine Drehung 13 kleine Schritte. Ich mache mich auf die Suche nach den Ursachen. Kommt es vor, dass Ihre Hand zittert, obwohl sie entspannt aufliegt? Ist ein Arm angewinkelt oder schlenkert beim Gehen mit? Haben Sie eine vornübergebeugte Körperhaltung? Haben Sie einen leicht schlurfenden Gang oder ziehen Sie ein Bein nach? Haben Sie einen kleinschrittigen Gang und kommt es häufig vor, dass Sie stolpern oder stürzen? Leiden Sie an Antriebs- oder Initiativemangel? Haben Sie häufig Rückenschmerzen im Nacken-, Schulter-, Gürtelbereich? Haben Sie bemerkt, dass Sie sich von Ihren Freunden und Angehörigen zurückziehen? Dass Sie Kontakte meiden und zu nichts Lust haben? Haben Sie Veränderungen in Ihrer Stimme bemerkt? Ist sie monotoner und leiser als früher oder hört sich heiser an? Haben Sie eine Verkleinerung Ihrer Schrift bemerkt? Ja. Ja. Ja. Wenn Sie mehr als 3 Fragen mit Ja beantworten, dann... Ja, verdammt. Ich muss etwas unternehmen. Die höchsten Konzentrationen an dopaminergen Neuronen werden in den Basalganglien und im frontalen Kortex angetroffen. Innerhalb der Schaltkreise der Basalganglien kann mit 18F-Dopapet die Funktion der dopaminergen Neurone der nigrostriatalen Bahn bestimmt werden. Die nigrostriatale Bahn ist ein Nervenbündel, bestehend aus dopaminproduzierenden Nervenzellkörpern im Kerngebiet der Substantia nigra und neuronalen Verbindungen mit dopaminhaltigen Nervenendigungen im Kerngebiet des Triatoms. Das mit 18F markierte DOPA ist eine blut-hirn-schrankengängige Vorstufe des Botenstoffs Dopamin und wird von der Dopa-Decarboxylase, einem Enzym der Dopaminsynthese, zu Dopamin metabolisiert. Dieser Syntheseschritt erfolgt vorrangig in den striatalen Nervenendigungen der nigrostriatalen Bahn. Folglich lässt das im Striatum gemessene 18F-Dopa-Signal auf den Dopamin-Metabolismus dieser Neuronen schließen. Die Messung des 18F-Dopa-Signals von der 18-Stimmung der 18F-Dopa-Einflusskonstante wird. Und was heißt das? Zur endgültigen Abklärung der Diagnose wird Ihnen eine mit Fluorisotopen markierte L-Dopa-Lösung in die Vene gespritzt. Das markierte L-Dopa wird im Gehirn aufgenommen und ins Dopamin umgewandelt. Es reichert sich in dem sogenannten Streifenkörper an. Nervenbündel. Und dann werfen wir einen Blick in Ihr Gehirn. In der fahrenden U-Bahn eine Fahrkarte aus dem Automaten kaufen? Spaghetti essen, ohne Sauerei. Auf dem Rücken liegen und die Beine stillhalten. Den Mut haben, die Sache anzugehen. Dreimal 90 Minuten. Mit einem schnell zerfallenden Isotop. Nicht bewegen. Alle paar Minuten nimmt mir jemand Blut ab. Der Kopf ist mit Klebeband fixiert, damit die Spezialisten später auf den Bildern auch etwas sehen können von dem, was in meinem Kopf vorgeht. Die Bilder sind blau und gelb und rot und unregelmäßig. Die Ärzte fragen, ob ich Depressionen hatte. Das wäre typisch für den Beginn der Krankheit. Und lassen mich in der Luft Klavier spielen. Die Pfleger fragen, ob ich Stuhlgang hatte. Das wäre sehr wichtig. Darauf müsse man achten. Und messen meinen Blutdruck. Ab und zu kommt der Assistenzarzt mit einem Rudel Medizinstudenten an mein Bett. Die Sozialtherapeutin fragt, ob ich Hilfsmittel für die täglichen Verrichtungen im Haushalt brauche. Oder vielleicht eine Gehhilfe? Mein Fall ist für alle interessant. Auf Station 5 bin ich mit 36 der Jüngste. Zur aktuellen Anamnese ist zu berichten, dass der Patient vor 8 Jahren ein Zittern im Bereich des linken Beines verspürt habe. Dieses habe sich dann im Verlauf langsam progredierend auf das rechte Bein sowie auf beide Arme ausgeweitet. Zusätzlich gibt der Patient eine ausgeprägte Steifheit der Extremitäten an, beklagt Muskelkrämpfe, eine Zunahme des Zitterns bei Aufregung sowie eine Veränderung der Schrift. Beide Arme ausgeweitet. Zusätzlich gibt der Patient eine ausgeprägte Steifheit der Extremitäten an, beklagt Muskelkrämpfe, eine Zunahme des Zitterns bei Aufregung sowie eine Veränderung der Schrift. In der psychischen Untersuchung fand sich ein wacher, bewusstseinsklarer, allseits orientierter Patient. Aber hier in der Klinik scheint man mich wenigstens ernst zu nehmen. Zum Abendessen bekomme ich fertig belegte Brote. bereits in zwei Hälften geschnitten. Gestern, als ich aufgenommen wurde, durfte ich mir meine Brote noch selber schmieren. In der neurologischen Untersuchung fand sich ein rechtshändiger Patient ohne Meningismus. Hirn-Nervenstatus unauffällig. Die Muskeleigenreflexe sind an der oberen Extremität seitengleich mittel lebhaft, an der unteren Extremität seitengleich lebhaft erhältlich. Spastische Zeichen fehlen. Keine Paresen. Die Muskeleigenreflexe sind an der oberen Extremität seitengleich mittel lebhaft, an der unteren Extremität seitengleich lebhaft erhältlich. Spastische Zeichen fehlen. Keine Paresen. Sowohl an der oberen als auch an der unteren Extremität ein rechtsbetonter Rigor. Dysdiadochokinese links betont. Koordination im Finger-Nase-Versuch und Knie-Hacke-Versuch regelrecht. Ausgeprägter Ruhe- und Haltetremor. Vermindertes Mitschwingen der Arme. Hypomimie sowie posturale Instabilität beim Zugtest. Positives Zahnradphänomen. Stand- und Gangvarianten unsicher. Romberg- und Unterberger Tretversuch ohne gerichtete Fallneigung. Mikrographie. Dann bekommt das Problem endlich einen Namen. Im PET mit 18F-Dopa zeigen sich deutliche Erniedrigungen des Dopaminstoffwechsels in beiden Putamina. Auf der linken Seite deutlicher ausgeprägt als auf der rechten Seite. In Zusammenschau mit den hier durchgeführten Raclopride-PET sprechen die Befunde für das Vorliegen eines idiopathischen Parkinson-Syndroms. Und eine Prognose. Während seines stationären Aufenthalts erhielt der Patient eine Therapie mit einem Beta-Blocker, einem Dopaminagonisten und einem MAO-B-Hemmer. Hierunter besserte sich die Symptomatik deutlich. Aber keine wirkliche Lösung. Eine Behandlung der Ursachen ist bisher nicht möglich. Mit den verfügbaren Medikamenten können jedoch die Symptome abgeschwächt und das Fortschreiten verlangsamt werden. Ein Agonist ist eine Substanz, die einen bestimmten Transmitter in seiner Wirkung imitiert. Dabei besetzt der Agonist den entsprechenden Rezeptor und aktiviert die Signaltransduktion in der Zelle. Ich fühle mich auf einmal unbesiegbar. Es gelingt mir, stillzusitzen. Und mein Pokerface kann bis auf Weiteres wieder lächeln. MAO-B-Hemmer blockieren die Monoaminooxidase B. Das ist ein Enzym, welches das Dopamin abbaut. Dadurch wird das Dopamin im Gehirn angereichert. Wenn auch der Mangel grundsätzlich weiter besteht. Als unerwünschte Begleiterscheinungen treten Müdigkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen und Hauterscheinungen auf. Das Medikament wirkt gering antriebssteigernd, was zu einer Schlafbeeinträchtigung führen kann. Deshalb sollte es nicht abends eingenommen werden. Mein Schlaf ist gut. Zum Glück. Ich achte sehr darauf, meine Pillen immer bei mir zu haben. Einmal habe ich sie vergessen. Das war dann schlimmer als in der Zeit, als ich sie noch nicht genommen hatte. Es lässt sich nicht aufhalten. Mein erster Spaziergang nach dem Krankenhaus. Geräusche und Gerüche. Und der ganze Tag ist wie früher. Vor 8 Jahren. Als ich meinen Körper einfach so dabei haben konnte, wenn ich durch die Stadt gegangen bin. Jetzt bin ich wieder da. Du darfst mir auf die Schulter klopfen. Ich hab's geschafft. Die gezielte Therapie kann am Anfang sogar zur völligen Symptomfreiheit führen. Diese erste Phase der Krankheit wird als Honeymoon bezeichnet. Ich vergesse es. Manchmal. Einige Patienten fühlen sich wie geheilt. Ich habe schon Streit bekommen mit Freunden, die mir einreden wollten, ich hätte gar nichts, wäre kerngesund, ein Simulant. Die alte Leier ist nur psychisch, muss nur mehr Sport machen, gesund ernähren. Dieses stell dich nicht so an, ist wie ein Messer. Und die Klinge ist nicht stumpfer geworden. Einer, der mich lange kennt, hat tatsächlich gesagt, ich selbst hätte mich dafür entschieden, diese Krankheit zu bekommen. Wir haben uns sehr gestritten und die Wut ging wieder in die Beine. Und ich erinnerte mich wieder, wie es gewesen ist in den letzten Jahren, die so unwirklich sind, als hätte jemand anders sie erlebt und mir davon erzählt. Wenn der Patient die Dosis reduziert oder die Medikamente absetzt, dann sind die Symptome und die Beschwerden wieder da. Es ist besser jetzt. Warum glotzen denn immer noch alle? Ich fühle mich selten. Es muss doch nur andere geben. Rein statistisch schon. Ich würde es ihnen ansehen. Vielleicht bevor sie es selber wissen. Und dann? Ansprechen? Entschuldigung, ich habe gesehen, Sie haben auch... Das geht nicht. In Hollywood gibt es einen reichen Jungen. Bei dem hat es auch mit 29 angefangen. Der steckt jetzt all sein Geld in eine Stiftung. Medizinische Forschung. Weil er sich vorgenommen hat, auf der Hochzeit seiner Kinder zu tanzen. Nein, ich tanze nicht. Es gelingt mir, mit dem Fuß zu wippen. Besten Dank für die Zusendung der Blutprobe des oben genannten Patienten, bei dem der Verdacht auf ein Parkin-assoziiertes Parkinson-Syndrom besteht. Wir haben eine molekulargenetische Untersuchung auf Mutationen durchgeführt. Sequenzierung der kompletten kodierenden Region und der Exon-Intron-Übergänge und Gendosisuntersuchungen aller 12 Exons. Mittels Sequenzierung werden Punktmutationen und kleine Deletionen detektiert. Mittels der genannten Untersuchung konnte ein mutiertes Allel, eine heterozygote Deletion von Exon 4, nachgewiesen werden. Hat man Ihnen dazu etwas erklärt? Nein, ich habe es heute kommentarlos per Fax bekommen. Was bedeutet es für mich? Ich bin kein Genetiker. Aber hier steht... Es besteht auch für weitere Verwandte ein Risiko, Überträger der Mutation zu sein. Wir möchten Sie daher bitten, den Patienten auf die Möglichkeit einer humangenetischen Beratung für sich und seine Angehörigen hinzuweisen. Hatten Sie Kinder geplant? Nein. Liste der Dinge, die nicht mehr... In der Klinik haben Sie mir ein Buch gegeben. Darin sind gymnastische Übungen beschrieben, die die Beweglichkeit erhalten sollen. Da steht wirklich drin, machen Sie diese Übung zusammen mit Ihren Enkeln. Man wird viel schneller alt, als man denkt. Meistens bin ich okay. Manchmal, an schlechten Tagen, wenn die Medikamente nicht wirken wollen, bin ich anders. Sogar die Punks halten mich dann für einen Besoffenen. Möglicherweise bin ich anders als die, die anders sein wollen. Mit Absicht. Liste der Dinge, die mir sehr nahe gehen. Wenn ein alter Mann kaum den Bordstein hochkommt. Wenn die Kinder auf der Straße ihren Müttern davonlaufen. Wenn jemand seine Möbel in einen Umzugswagen hieft. Aber auch die brüchige Stimme von Johnny Cash und der Schauspieler Bruno Ganz, wie er im Kino Adolf Hitler spielt, mit der flatternden Hand hinter dem Rücken. Dann möchte ich alles für einen Augenblick stillstehen lassen und mich ausruhen. Es lässt sich nicht aufhalten. Ich möchte, dass es jeder weiß und versteht. Aber ich sage es nur wenigen. Ich will mich nicht entschuldigen. Die letzten Jahre waren wie ein Missverständnis, zu dessen Aufklärung diese eine wichtige Information gefehlt hat. Die hat jetzt alles anders gemacht, was früher war. Ich bin gleich geblieben. Auch wenn ich es noch immer nicht wirklich erklären kann. Nicht mein Bein von Klaus Fehling. Mit Samuel Weiß, Bernd Kuschmann, Andreas Laurenz-Meyer, Sigrid Buchholder, Volker Risch und Ernst-August Scheppmann. Technische Realisation Günter Kasper. Musik Hamann. Regieassistenz Sabine Melchior. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007.